Drittes Kapitel. Ich nahm mir vor, diese Tatsache, wenn möglich, für mich auszuspielen und dem Bösewicht erstmal seinen Plan verraten zu lassen. Man kennt das allgemein aus Filmen, aber es ist eine direkte Adaption der Realität, denn Bösewichte sind in der Regel wütende Menschen, und wütende Menschen tun in der Regel nichts lieber als zu reden, insbesondere über die Dinge, die sie so wütend machen. Die Motive sind für so ziemlich jeden Bösewicht die wichtigste Sache überhaupt, daher ist es in der Tat ganz und gar nicht ungewöhnlich, dass sie ihre Pläne ausplaudern, sobald man ihnen das Gefühl gibt, ihnen zuzuhören. In der Regel ist die Wut dieser Menschen nämlich grundlegend dadurch angeheizt, dass so ziemlich niemand sich ihre irren Wutgespinste antun möchte und ihnen aufgrund dessen nur selten überhaupt jemand zuhört. Zum Sprechen bringt man einen Menschen ganz grundsätzlich am besten damit, dass man ihm einfach ein offenes Ohr leiht. Da kommt kein Wasser mehr raus, und ich kann dir auch sagen, warum das so ist, flüsterte er, und das morbide Frohlocken in seiner Stimme stand in grauschwarzem Kontrast zu seinem monotonen Gesichtsausdruck, als er sich selbst antwortete, ohne meine Zustimmung abzuwarten. Das ganze Wasser hat sich befreit. Es ist jetzt nicht mehr verfügbar und kann nicht mehr gefügig gemacht werden. Alle Sklaven werden freikommen. Es passiert. Das glaube ich auch, gab ich in völlig glaubwürdiger Betonung von mir und sah dem Irren vor mir direkt in die Augen. Obwohl ich mir dabei nicht das Geringste anmerken ließ, konnte ich mich eines innerlichen Schauderns nicht gänzlich erwehren. Meiner eisernen Miene blieb ich dennoch verbissen weiter treu, als ich von ihm wissen wollte. Weißt du, wo die anderen sind? Sind sie wieder runter in den Keller gegangen? Ich kalkulierte, dass der Kerl mit Argwohn reagiert hätte, hätte ich ihn gleich direkt nach den Leuten gefragt, die unten im Keller gefesselt waren, also entschloss ich mich zu einer möglichst unauffälligen Vorgehensweise. Das Studieren der Mikromimik seiner Gesichtszüge erwies sich derweil als absolut überflüssig, zumal es keinerlei greifbaren Rückschlüsse darauf zuließ, mit wem oder was ich es da eigentlich zu tun hatte. Außer, dass ich einen Verrückten vor mir hatte, konnte ich nichts über ihn sagen. Er war unglaublich schwer einzuschätzen. Auf den ersten Blick hielt man ihn für jene Sorte Geistesgestörte, die völlig austicken konnten und dann alles kurz und klein schlugen. Auf den zweiten Blick hielt man ihn für die Sorte sanfte Verrückte, die niemals jemandem schaden würden, außer sich selbst bei dem Versuch, Kreativität als Ventil für ihre Insania zu benutzen. Und auf den dritten Blick war man sich überhaupt nicht mehr sicher. Er strahlte absolut omnipotenten Wahnsinn aus. Wahrscheinlich war er tatsächlich von der ausnehmend schmal besiedelten Sorte völlig wahnsinniger, die beides in sich vereinten, was zumeist mit einem ungewöhnlich hohen Intelligenzquotienten einherging, der mit dem Rest der Menschheit in keiner Weise kompatibel war. Ich weiß auch nicht, wo die anderen hingegangen sind, sagte er, zuckte mit den Schultern und setzte sich dann mir zugewandt auf den Badewannenrand. Er stützte keck sein Kinn auf die Handfläche und grinste mich so eiskalt an, dass ich einen Kloß im Halse runterschlucken musste, bevor ich widersprechen konnte. »Was ist mit denen, die unten im Keller waren?« wollte ich wissen. Mein Mund fühlte sich auf einmal so trocken an, als hätte ich eine Handvoll Staub gefressen. Ich wusste, dass es unklug war, so schnell gegen meinen eigenen Plan zu agieren, aber ich wusste auch, dass man einem Geistesgestörten nur mit verrückten Mitteln beikommen kann, wenn man überhaupt so etwas wie eine Chance haben will. Also wartete ich ab, was er von sich aus ausplaudern würde, ohne ihn dabei verbal oder durch meine Körpersprache unter Druck zu setzen. Obschon ich in jener Situation nichts lieber getan hätte, als diesen hinreichend verstört wirkenden Burschen bei seinen krummen Schultern zu packen und ihn so lange zu schütteln und anzubrüllen, bis er wie eine zurechnungsfähige Person aus seiner düsteren Kluft geguckt hätte. Diese Vorgehensweise hätte allerdings bestenfalls das genaue Gegenteil der gewünschten Reaktion bewirkt, also wartete ich und statt dabei ins Schwitzen zu geraten vor Anspannung, empfand ich auf einmal einen brennenden Juckreiz an verschiedenen Stellen meines Körpers, vor allem im Gesicht, an den Schultern, den Händen und am Hemdkragen. Während ich diese überaus lästigen Missempfindungen verbissen zu ignorieren versuchte, begann der Geistesgestörte vom Wannenrand aus in meine Richtung feixend zu reden. Wusstest du, dass nicht das Wasser sich bewegt bei den Gezeiten des Meeres, sondern der Boden? Es ist in der Tat der Boden, der sich wegrollt, weil der Planet sich dreht. Das Wasser jedoch bleibt immer an seinem Platz. Erklärte er mir noch immer dieses unerschütterliche, morbide Grinsen auf den Lippen, das so weltfern wirkte, als hätte sein Besitzer das Menschsein nur schlampig aus Büchern studiert, aber niemals wirklich erlebt. So unauffällig wie nur möglich scheuerte ich beide Handrücken simultan an den Taschenaufsätzen des von mir konfiszierten Mantels, um den immer stärker werdenden Juckreiz zumindest an einer Stelle etwas zu besänftigen. Leider wurde er davon nur noch schlimmer, weshalb ich meine Aktivitäten diesbezüglich schleunigst wieder einstellte. Den Geistesgestörten vor mir ließ ich dabei für keine Sekunde lang aus den Augen. Er blinzelte flackernd mit den Lidern und irgendetwas daran kam mir sehr sonderbar vor, wenn schon ich nicht zu sagen vermochte, was es war. Dann richtete er sich plötzlich auf mit einem Ruck, als sei ihm der Schlag ins Mark gefahren, und ich interpretierte dieses Verhalten zunächst als eine empörte Reaktion auf mein provozierendes Schweigen hinsichtlich der philosophischen Weisheitssteine, die er mir in diesem Badezimmer zum Besten gab. Dann aber sagte er, »Diese ganze Welt ist nichts weiter als eine Illusion, die aus zwei unendlichen Spiegeln besteht, die sich in der Ewigkeit gegenüberstehen, das Wasser und der Himmel.« Er lachte dieses ganz besonders irre Lachen, das nur ganz besonders irre Leute zustande kriegen, nachdem sie ihre irre Weltanschauung vor Leuten außerhalb ihres eigenen irren Kopfes preisgegeben haben. Er beruhigte sich glücklicherweise ziemlich bald darauf wieder und fixierte mich wiederum mit einem Ausdruck, den selbst der geschulteste Menschenkenner nicht zu deuten gewusst hätte, und mit einem Blick, dem nicht mal ich selber zu entnehmen fähig war, ob er mich überhaupt wirklich wahrnehmen konnte oder ob er aus seiner Sicht vielleicht ein riesiges, rosafarbenes Kaninchen vor sich sah, das in einer Sprache redete, die nur ganz besonders irre Leute verstehen konnten. An dieser Stelle tat ich einen mutigen Schritt in das Bad hinein und setzte mich seitlich auf den runtergeklappten Klodeckel, um mit dem Geistesgestörten einigermaßen auf Augenhöhe zu sein. Ich bildete mir ein, eine kleine Spur der Unverhofftheit über sein so regloses wie rätselhaftes Antlitz eilen zu sehen und quittierte diesen vagen Eindruck meinerseits mit einem stumpfen Lächeln, dem keinerlei Frohsinn innewohnte. Als ich ihm dann so dicht gegenüber saß, dass unsere vorderen Stiefelkappen sich beinahe berührten, nahm ich zum ersten Mal seinen höchst bemerkenswerten Körpergeruch wahr. Er roch dabei gar nicht mal unangenehm, aber auch nicht gut. Es ist schwer, dieses eigenartige Odeur zu beschreiben. Eine ganz bizarre Mischung aus Rosenwasser, frisch gestrichener weißer Wandfarbe und Säuglingsmilchpulver mit einer stoßweise dominierenden Note von Nudelsuppe. Für einen Moment lang irritiert von den blamabel appetitanregenden Ausdünstungen meines Gegenübers, vergaß ich beinahe alles, was ich sagen wollte, denn inzwischen hatte ich ziemlichen Hunger und ich war sehr durstig und da war auch noch immer dieser Juckreiz, den ich weiterhin zu ignorieren versuchte, während ich mich dem Geistesgestörten auf dem Wannenrand leicht hinzuneigte und dann mit leiser, besänftigender Stimme zu ihm sprach. Ich weiß jetzt, was hier läuft. Es geht um diesen Regenbogen da draußen, habe ich recht? Ich hätte es mir eigentlich denken müssen. Seitdem dieses Ding aufgetaucht ist, hat es nur Probleme verursacht. Es gab von Anfang an nur Ärger deswegen. Die Leute da draußen sind alle komplett hysterisch wegen diesem Ding. Darum ist das ganze Gebiet hier auch gesperrt worden. Du und deine Freunde hättet hier eigentlich gar nichts zu suchen gehabt. Das ist euch hoffentlich bewusst. Ich lehnte mich wieder etwas zurück und beobachtete, wie das monotone Grinsen in den fahlen Mundwinkeln des Geistesgestörten verschwand, als hätte er dort extra zwei Schubladen dafür parat, es jederzeit nach Belieben hervorzuholen oder zu verstecken. Ich habe keine Freunde, sagte er in der absolut neutralen Tonlage, mit der ein Nachrichtensprecher das Wetter und die Sportergebnisse vorgelesen hätte. Wer sind dann diese anderen, mit denen du hergekommen bist? Wollte ich alsdann von ihm wissen, und er erwiderte darauf mit einem laxen Schulterzucken. Sie sind wie du, Bäume im Nebel. Sie waren halt zufällig da, als ich meines Weges kam, und werden hinter mir einfach wieder in nichts verschwinden, wenn ich weiterziehe. So ist es immer gewesen, so wird es immer sein. Ich bin nicht wegen euch hier. Weswegen bist du hier? Wagte ich zu fragen, und da ich im Grunde keine Antwort darauf erwartet hatte, bekam ich auch keine. Es gibt über 100 verschiedene von Menschen gezählte Wasser allein auf der Erde. Aber es gibt da draußen noch gänzlich andere Wasser, von denen du und all deine Artgenossen sich nicht mal die blasseste Vorstellung zu machen vermögen, sagte er. Nun, wenn du glaubst, sie in diesem Haus ausfindig zu machen, dürftest du bereits zu einiger Enttäuschung geraten sein, denn hier sind die Wasserleitungen alle tot. Konterte ich ihm einfach dazwischen, aber das beirrte ihn keineswegs. Er redete einfach weiter, als wäre nicht er der Geistesgestörte, sondern ich. Das Wasser dieses Planeten hat seine ursprüngliche Position verlassen. Du kannst dir allem Anschein nach nicht ausmalen, was das bedeutet. Glaubst immer noch, deine Zeit würde niemals zu Ende gehen. Dabei ist sie schon längst abgelaufen. Du bist genauso naiv wie all die anderen Abendtrottel da draußen. Die Flut wird euch alle ins Verderben reißen. Eine Flut, so eine wie in der Bibel? Hakte ich nach, um das Religiositätslevel meines Gegenübers einschätzen zu können. Wenn solche Spinner ihr Kindheitstrauma stark mit irgendeiner Religion verbinden, kann man gewisse Eckpfeiler dieser Religion nicht nur benutzen, um sie austicken zu lassen. Man kann diesen Controller auch in die andere Richtung steuern, was in einer solchen Situation freilich zum Vorteil gereichen kann. Zu meiner Enttäuschung sagte der Geistesgestörte dann jedoch, mir ist scheißegal, was in der Bibel steht. Wir sind Geschichten für Wüstenvölker, mit denen habe ich nichts zu tun. Der jähzornige Arschlochgott der Israeliten ist sowieso nicht mein Gott, und das ist auch gut so. Und was ist mit Satan, was hältst du von dem? Wollte ich im Hinblick auf seine düstere Aufmachung noch von ihm wissen, aber er lachte nur und setzte sich scherzhaft mit seinen beiden Zeigefingern Hörner auf die Stirn, während er mir die Zunge rausstreckte, die entsetzlich weiß aussah, wie die Zunge eines stark Dehydrierten kurz vor dem Verdursten. Mir wurden schon lange nicht mehr so viele völlig bescheuerte Fragen auf einmal gestellt, gab er dann von sich und tat so, als würde er nach Luft japsen wie ein Ertrinkender. Ich bemerkte, dass ich allmählich genug davon hatte, mich mit dieser rissigen Kopfnuss abzugeben, der ich voraussichtlich keinerlei brauchbaren Informationen zur allgemeinen Sachlage abbringen konnte. Außerdem juckte es mich inzwischen überall so heftig, dass ich sehnsüchtig auf die Wanne starrte, dessen Rand vom Hintern dieses Geistesgestörten besetzt wurde und von einem erholsamen Schaumbad im warmen Wasser träumte. Bei diesem Gedanken spürte ich auch wieder meinen großen Durst und versuchte mit einem völlig verklebten Mund trocken zu schlucken, bekam davon allerdings bloß einen Krampf im Hals und ich spürte, wie meine Konzentrationsfähigkeit rapide nachzulassen begann, was mir einige Sorge bereitete. Der Wunsch, dieses Badezimmer, dieses Horrorhaus, dieses ganze verdammte Kuhkaff und seinen verfluchten Regenbogen des Grauens fluchtartig, möglichst schnell und möglichst weit hinter mich zu bringen, wurde immer stärker in mir und so hörte ich dem Geistesgestörten nur noch halbherzig zu, als dieser nach einer kurzen Pause abermals das Wort an mich erhob. Nachdem die Menschheit verlernt hatte, mit ihrer Natur im Einklang zu leben, konnte kein Mensch jemals wieder einen Wald betreten, ohne sein Feind zu sein. Die Menschheit hat seitdem in einer selbstgebauten Scheinwelt vor sich hin vegetiert, sich sicher wähnend vor der ringsum aussterbenden Natur, zumal die Menschen noch immer zumindest das Wasser lenkten. Aber der Tag ist nun gekommen, an dem das Wasser sich nicht mehr länger von der Menschheit lenken lassen wird. Nur seine eigenen, selbstgewählten Bahnen wird es noch fließen. Und niemand wird es aufhalten können. Kein einziger Mensch auf Erden wird jemals wieder das Wasser berühren können, ohne sein Feind zu sein. Und es wird sich gegen diesen Feind zu wehren wissen, heimtückischer und grausamer als der Mensch selbst, der doch dieses Wassers letzte Schöpfung war. Vom Menschen zur Kontrolle dieses Wassers installierte Rohre und Kanäle sind nun eine Magie, die keine Macht mehr auf Erden hat. Diese Welt wird buchstäblich untergehen. Nun, starke Regenfälle sind zu dieser Zeit des Jahres gar nichts allzu Ungewöhnliches, wusste ich einzuwenden und nahm auf dem runtergeklappten und mit rosa Plüsch bezogenen Klodeckel eine Haltung ein, als würde ich mit einer intellektuell anspruchsvollen Person ein seriöses Gespräch über höchst wichtige Belange führen, bevor ich mit talentiert aufgesetzter, nachdenklicher Miene hinzufügte: Dieser Ort hier liegt, soweit ich weiß, außerdem in einem ehemaligen Flussbett. Zu Überschwemmungen ist es hier aufgrund dieser Tatsache in der Vergangenheit immer wieder gekommen. Wäre der Weltuntergangsregen da draußen wirklich ein Hexenwerk dieses Regenbogens, hätte er sich seiner Glaubhaftigkeit zuliebe besser einen anderen Monat ausgesucht. Im Oktober ist so ein Regen in dieser Region einfach nur absolut gewöhnlich. Ich wollte noch weiter auf den Geistesgestörten einreden und sei es nur, um sein eigenes Gesabbel damit stumm zu schalten, aber er fiel mir mitten in die Rede mit der Veräußerung: Warum sollte das Wasser irgendwelchen Wert auf Glaubhaftigkeit legen? Es ist so typisch menschlicher Arroganz zu glauben, dass hier irgendwas bewiesen werden müsste. Eure Zeit ist einfach zu Ende. Bei dem Versuch, diesem geistesgestörten Gerede etwas zu entnehmen, das ich vielleicht als Anhaltspunkt bezüglich meiner Situation oder zumindest als brauchbares Werkzeug zur Lenkung dieses Irren hätte anwenden können, stellte ich unvermittelt und völlig zusammenhangslos fest, dass der Raum, in dem wir uns befanden, kein Fenster besaß. Mit schmerzhaft trockener Kehle und juckender Haut, surrenden Ohren und zittrigen Knien sah ich, wie der Geistesgestörte weiterhin seinen Mund bewegte, während er sprach. Seine Worte wurden jedoch so undeutlich dabei, als würde ich ihn nur noch durch rauschendes Wasser hören können, aber da war keins. 2019 wird ein ähnlich prickelndes Jahr 1959. War das, was ich ihn als nächstes wieder deutlich sagen hörte, zumindest laut meiner Erinnerung. Und um nicht bloß wie weggetreten auf dem Klo rumzusitzen, holte ich tief Luft, um ihn zu fragen: Woher willst du das wissen? Meine eigenen Worte hörten sich an, als hätten sie jemand anders von einem anderen Planeten ausgesprochen, und plötzlich wurde mir klar, dass ich dringend ein Mobiltelefon benötigte, um das Tetragon zu kontaktieren. Natürlich hatte ich keines in meiner Tasche, denn es ist so, dass die ganze Welt mit Mobiltelefonen ausgestattet wurde, damit Geheimdienstmitarbeiter keins bei sich tragen müssen. Bevor die ganze Welt mit diesen kleinen Peilsendern in Hosentaschenformat ausgestattet war, gab es an jeder Ecke gut versteckte Kommunikationsgeräte, über deren Standort man in dem jeweils zugewiesenen Bezirk aufgeklärt sein musste. Manche waren so gut versteckt, dass jeder sie sehen konnte, ohne zu wissen, wofür sie da waren. Pannenservice über Autobahntelefone für Normalsterbliche war zum Beispiel lange Zeit der Deckmantel über öffentlich zugänglichen Kommunikationszellen. Mit dem Zeitalter der allgegenwärtigen Mobiltelefone verloren sie allerdings rapide an Relevanz. Es ist irgendwann völlig gleichgültig geworden, an welchem Punkt der Welt man sich befand, denn jeder Normalsterbliche an jeder Ecke war plötzlich eine wandelnde Kommunikationszelle. Ich weiß es, weil das Wasser es mir verraten hat, als ihr alle noch tief und fest geschlafen habt, flüsterte dieser langhaarige Geistesgestörte leise, und sein Gesicht war so ernst dabei, dass die langen Schatten seiner Mimik ihn optisch um 25 Jahre altern ließen, was ihm ein erschreckend diabolisches Aussehen verlieh. Während ich mir weiterhin Mühe gab, auf dem rosafarbenen Plüschklo möglichst seriös zu wirken, verengte ich meine Augen zu abschätzenden Schlitzen, als ich ein leichtes Nicken zur Schau stellte, dem absolut keinerlei Bedeutung innewohnte, und meinte sodann, mit einer Hand verkrampft lässig auf mein linkes Knie gestützt, den Ellenbogen dabei unnötig weit nach außen spreizend: Auch ich habe das Wasser gehört. Es wollte das für uns hier treffen. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen, aber du darfst es niemandem verraten, hörst du? Bei meinem letzten Satz beugte ich mich bedächtig vornüber, um einen festen Blick eisern bemüht. Es war nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört, denn noch immer sah ich mich außerstande, den Gesichtsausdruck dieses Geistesgestörten richtiggehend zu entziffern. Dennoch gestand ich mir zu, mich der Einbildung hinzugeben, eine vage Verunsicherung durch die langen Schatten seiner todernsten Miene huschen zu sehen. Ich vermutete eine Art kruden Messias-Komplex bei ihm und wusste natürlich, dass man diesen Leuten am besten damit den Wind aus den Segeln nimmt, indem man sich über ihre angeblichen Wunder nicht wundert, sondern einfach so tut, als wäre man selbst in irgendeiner Weise daran beteiligt. Ich weiß, dass du nicht grundlos hier hereingekommen bist, erwiderte er schließlich mit kaum vernehmbarem Zaudern, fügte dem jedoch sofort mit gefestigter Stimme hinzu: Das Wasser hat mir gesagt, jemand will herkommen. Das war lange Zeit, bevor du dazu auserwählt wurdest, derjenige zu sein, der diesen Raum hier betreten würde. Es ist vollkommen gleichgültig, wer du bist. Würdest dieser andere Mensch sein können, trotzdem wärst du der Richtige gewesen. Erstaunlich, nicht, oder? Und weißt du auch, was es ist, das ich dir sagen will? Fragte ich ihn ganz direkt, und er legte den Kopf schräg wie ein rätselnder Hund, bevor er darauf antwortete: Ich weiß, dass du mir überhaupt rein gar nichts sagen willst. Du bist es, der etwas von mir wissen möchte. Und was könnte das sein? Wollte ich alsdann in Erfahrung bringen und lehnte mich so weit wie möglich zurück in meiner sitzenden Position, als er mit der schemenhaften Andeutung eines absolut eiskalten Grinsens darauf erwiderte: Du willst es eigentlich gar nicht wissen. Auf einmal wurde ich wirklich wütend und sah mich kurz davor, jeden Moment endgültig die Beherrschung zu verlieren. Nur mit einiger Mühe konnte ich meine Stimme dämpfen, als ich ihm nichtsdestotrotz hörbar verstimmt entgegenstieß: Wenn du glaubst, das hier wäre nur ein Spiel, täuschst du dich gewaltig. Auch er schien auf einmal wütend zu sein, zumindest sah ich eine tiefe Zornesfalte sich zwischen seinen undeutbaren Augen ausbilden, die mich ansahen, als würde dieser Geistesgestörte jeden Moment vom Wannenrand hoch und dann direkt auf mich zuspringen, um mir geifernd die Kehle aufzubeißen. Sofort ruderte ich zurück und war erneut um einen möglichst verständnisvollen Ton bemüht, als ich einzulenken versuchte. »Also gut, verrate mir, was das Wasser dir verraten hat. Wie es aussieht, sitzen wir alle hier gleichermaßen fest und ich habe immer noch nicht so ganz herausfinden können, was genau hier überhaupt los ist. Ich würde auch gern in Erfahrung bringen, wo die Leute abgeblieben sind, die von euch unten im Keller gefesselt worden sind.« »Das war nicht meine bescheuerte Idee«, maulte der Irre mir genervt klingend dazwischen und ich kratzte mir den Hemdkragen wund vor Anspannung und weil der Juckreiz auch mich irre zu machen drohte, aber ich blieb standhaft so gut es eben ging und redete einfach weiter. »Es ist völlig egal, wessen bescheuerte Idee das war. Mich interessiert nur eines, nämlich, wo sind diese Leute jetzt?« »Warum interessiert dich das?« platzte der Geistesgestörte mir wiederum ins Wort und fügte dem sogleich hinzu. »Du kannst ihnen sowieso nicht helfen. Niemand kann irgendwem noch helfen. Das Wasser ist euer Feind.« Mit einem bedrohlichen Ruck beugte er sich mir entgegen, so dass ich schlagartig zurückzuckte. Der blanke Wahnsinn funkelte mich unverfroren an aus seinen irren Augen, als er noch eins draufsetzte mit den Worten: »Es gibt keinen Ort mehr, an den ihr fliehen könnt. Selbst das Wasser in euren Körpern ist euch nicht länger wohlgesonnen und wird euch von innen nach außen vernichten. Ihr werdet nicht mal wissen, wie euch geschieht.« Die unangenehm intensive Stille dieses Raumes, in der all unsere Worte von den mit Marmor gefliesten Wänden schal widerhallten, fühlte sich an wie abertausend kleine stachelige Insekten unter der Haut. Mir schien es aus unerfindlichen Gründen absolut unmöglich, mich dem Blick des Geistesgestörten auch nur für eine Sekunde lang zu entziehen, und er sah mich an wie eine lidlose Kröte auf Crack, als er mir erklärte: »Die meisten Leute geben auf die Frage danach, welchen Geschmack Wasser hat oder welchen Geruch es hat, an, dass es neutral sei. Aber das ist Blödsinn. Wasser hat den Geschmack und den Geruch von Wasser. Jedes Tier kann Wasser am Geruch erkennen, auch der Mensch. Da kann man doch nicht behaupten, es hätte keinen Geruch. Auch der Geschmack ist unverwechselbar. So heftig sogar, dass man alles mit Wasser bis zur totalen Verwässerung überwürzen kann. Wasser kann Salz nicht neutralisieren. Es kann aber Salz und jeden anderen Geschmack der Welt überdecken. So heftig ist der Geschmack von Wasser. Es kann gar nicht nach nichts schmecken oder nach nichts riechen, zumindest nicht für die Lebenden. Nur die Toten können nicht schmecken und nicht riechen. Die Menschen werden bald alle zu den Toten gehören. Dann wird die Aussage, Wasser wäre groß und geschmackslos, endlich zur endgültigen Wahrheit. Denn das Wasser wird alles mit sich nehmen, nur nicht das Material, aus dem die Menschen geworden sind. Es mag vielleicht grausam anklingen, entspricht aber in jeder Hinsicht dem tiefsten Wunsch der Seele der Menschheit.« Es war anstrengend, ihm zuzuhören, stellte ich fest und war mir noch nicht so ganz sicher, worauf er überhaupt hinaus wollte mit diesem ganzen Gerede über Wasser, das meine trockene Kehle noch trockener machte, als sie es ohnehin schon war. Vor mir stieß der Geistesgestörte seinen Atem aus, als hätte er an einer imaginären Zigarette gezogen, um mir unsichtbaren Rauch ins Gesicht zu blasen, und in völlig vernünftigem Tonfall redete er plötzlich weiter. »Sicher wird keiner von euch glauben wollen, dass Wasser fliegen kann. Ihr würdet diese Tatsache als dichte Anomalie in der Eigenschaft des Wassers bezeichnen. Bei 3,98 Grad Celsius eine Wasserstoffbrückenbindung auszubilden. Aber die Wahrheit ist, dass diese Temperatur ganz bewusst vom Wasser dazu benutzt wird, seinen Leib am Boden dieses Planeten zu halten. Und der Beweis dafür ist, dass es beim Abkühlen unter diese Temperatur kontinuierlich und beim Gefrieren sogar sprunghaft an Volumen zunimmt, also an Dichte verliert, sodass Eis auf Wasser schwimmt. Der Himmel ist nicht grundlos kalt. Wenn das Wasser sich nur hoch genug in den Himmel erhebt, fliegt es ganz von selbst. Es braucht nicht mal Flügel dazu, nur die Kälte des Universums. Darum schwebt auch alles im Weltall, was Wasser enthält. Und alles enthält irgendeine Form von Wasser. Denn Wasser ist nicht bloß Grundsubstanz allen Lebens, sondern grundsätzlich Grundsubstanz aller Existenz. Ich sah ihn an und wagte kaum zu blinzeln, als ich von ihm wissen wollte. Also, damit ich dich jetzt richtig verstehe, das Wasser wird hoch in den Himmel fliegen und es wird alles auf dieser Welt irgendwohin mitnehmen. Na, außer die Menschen natürlich. Die haben ihre Schuldigkeit getan und müssen hier bleiben. Ist das richtig so? In einer kruden Weise versuchte er mich hämisch anklingend nachzuäffen, als er darauf erwiderte: Na, jetzt erwartest du wohl, dass ich vielleicht so etwas sage, wie genau das wird passieren. Aber das brauche ich gar nicht sagen. Denn es wird nicht passieren, es passiert bereits. Dies wird keine von den guten alten Geschichten, wo am Anfang noch genügend Zeit bleibt, bis zum Schlusssatz alles wieder ins Lot zu bringen. Ich kann es sehen, du versuchst angestrengt dein Gehirn zu benutzen, aber es will dir nicht mehr richtig gehorchen. Und du kannst dir nicht denken, woran das liegen könnte. Du hast nämlich vergessen, dass auch dein Hirn im Wasser schwimmt und dass es mindestens 47 unterschiedlicher Liquide in deinem Hirnarealen bedarf, um deinen Geist mit den Anschlüssen an die greifbare Realität zu versorgen. Andernfalls fallen deine Sinne aus und du verlierst deine Zurechnungsfähigkeit bis hin zur Katatonie, wenn es hart für dich kommt. Mehr instinktiv als bewusst schwante mir plötzlich, dass dieser düstere Bursche auf dem Badewannenrand etwas Fieses plante, von dem er mich durch all sein wirres Gerede lediglich abzulenken versuchte. Die Hitze machte mir zu schaffen. Warum war es so heiß in diesem Badezimmer? Ich konnte es mir nicht erklären, aber ich fühlte mich wie eine in Alufolie eingewickelte Kartoffel im Backofen. Mein irres Gegenüber schien derweil keinerlei derartigen Schwierigkeiten auszustehen zu haben. Ich wunderte mich nur ganz am Rande etwas darüber, dass seine Stimme abwechselnd um 2 Oktaven mal heller und mal dunkler wurde, als wolle er einen Jungen im Stimmbruch imitieren. An einem Dialog schien er derweil weniger interessiert zu sein als einem Monolog, also sah er mich weiter an und durchbohrte mich mit seinen irren Augen bis aufs Mark, während er ohne eine Reaktion meinerseits abzuwarten vor sich hin plauderte. Je nach Isotopenzusammensetzung eines Wassermoleküls kann Wasser freilich unterschiedlich schwer sein, aber das hat etwas mit dem Alter der Wassermoleküle zu tun. Hochwasser ist nicht unsterblich und wenn Wasser unvorstellbar alt geworden ist, verwandelt es sich in Stein. Ich runzelte die Stirn, aber diesmal war meine Nachdenklichkeit nicht bloß zur Schau gestellt. Mit größtmöglicher Vorsicht wählte ich bedächtig meine folgenden Worte. Es stimmt, dass Wasser nur innerhalb eines sehr engen Temperaturbereichs flüssig bleibt, unter Normalluftdruck zwischen 0 Grad und 100 Grad Celsius. Aber das ist mit großer Wahrscheinlichkeit doch bloß ein Zufall. Niemand würde diese Eigenschaft des Wassers als bewusste Entscheidung einschätzen. Wasser mag vielleicht eine Art Erinnerungsvermögen aufweisen, aber ein eigenes Bewusstsein ließe sich nur schwer daraus ableiten. Und außerdem kann Wasser nur im Aggregatzustand von Wasserdampf in die Luft fliegen. Bei Kälte klebt es doch eher am Boden fest. Während ich abwehrend die Arme vor meiner Brust verschränkte, sah er mich an wie jemanden, der den Unterschied zwischen einem Kreis und einem Quadrat nicht zu begreifen vermochte. Dann erklärte er mir mit dem unverwechselbaren Unterton eines hochfunktionalen Geistesgestörten: Bewusstsein definiert sich maßgeblich über die Fähigkeit, sich erinnern zu können. Und das Wasser dieser Welt erinnert sich mit Sicherheit an Perchlorate, mit denen es seinen Gefrierpunkt beliebig herabsetzen kann. Im Grunde genommen ist Wasser nichts anderes als geschmolzenes Eis. Das meiste Wasser im Universum besteht aus Eis, denn Eis ist die eigentliche Form von Wasser. Flüssiges Wasser ist ein Ausnahmezustand, der hauptsächlich auf der Erde stattfindet. Flüssig sein hat es auf diesem Planeten gelernt und studiert wie auf keinem anderen in den Weiten dieser Galaxie und darüber hinaus. Die Konvektionsströme des eisernen Erdkerns sind nämlich ein wichtiges Schlüsselelement bei der Verwirklichung des Wasserzyklus auf diesem Planeten, der wiederum eine tragende Rolle spielt bei dem Unterfangen des Wassers, seinen physischen Leib dauerhaft in Nähe der Erdkruste zu behalten. Um dabei flüssig zu bleiben, wendet es seit Urzeiten schon die Gezeiten seiner Meere an. Während der Planet sich kontinuierlich weiter dreht in seiner Umlaufbahn, bleibt das Wasser immer am selben Platz. Die Hauptschlagader des Wassers auf diesem Planeten ändert niemals seine Position im Kosmos. Zumindest war das bislang so, setzte ich selbst seinen Worten alsdann hinzu und fügte dem an: Laut deiner Aussage soll damit ja nun Schluss sein. Zum ersten Mal sah ich ihn lächeln und etwas glänzte dabei in seinen Augen auf, als er mir zuflüsterte: Genau, damit soll jetzt endgültig Schluss sein. Es gibt für das Wasser auf diesem Planeten im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr zu ergründen. Das hier. Er machte eine übertrieben dramatische Pause und dann keuchte er völlig tonlos hervor: Ist das Ende der Welt.